Es ist 7.30 Uhr, halb acht in der Rundschau am Morgen. Hören Sie nun Klaus Gebauer mit den neuesten Nachrichten. Nach Ankündigungen verschiedener tschechoslowakischer Rundfunksender soll der ursprünglich für den 14. September geplante außerordentliche Parteitag der KPC heute Vormittag in Prag eröffnet werden. Es heißt, dass die Delegierten auf alle erdenkliche Weise versuchen, die tschechoslowakische Hauptstadt zu erreichen. Während der ganzen Nacht appellierte das städtische Parteikomitee von Prag über die Rundfunksender an die Bevölkerung, die Anreise der Parteitagsdelegierten durch Benzinspenden sicherzustellen. AFP berichtet aus Prag, dass am gestrigen späten Abend 50 Vollmitglieder und 19 Kandidaten des ZK-Komitees im Hotel Pracha eine Versammlung abgehalten haben, an der auch sowjetische Offiziere teilnahmen. Nach längerer Debatte in Anwesenheit der Sowjets soll eine anonyme Entschließung gebilligt worden sein, in der die Kontaktaufnahme mit den Besatzungsmächten zum Zweck der Normalisierung des Lebens in der CSSR verlangt wird. Diese Entschließung soll den regionalen Parteileitungen zur Kenntnis gebracht und als eine Anweisung des Zentralkomitees der KPC betrachtet werden. Die verschiedenen Rundfunksender der Tschechoslowakei, denen das immer noch gelingt zu senden, erklärten hierzu, es handle sich um den Versuch der Sowjets, den Besatzungsmächten einen Vorwand für ihr Eingreifen zu liefern. Das regionale Parteikomitee von Nordböhmen gab über Radio Usti nad Labem bekannt, dass es die in Frage stehende Entschließung ablehnt. Der rumänische Regierungschef Ceausescu erklärte nach einer AFP-Meldung vor einer Massenversammlung im Stadtzentrum von Bukarest, Rumänien befinde sich von sofort an im Zustand der Mobilmachung. Gleichzeitig verurteilte Ceausescu noch einmal in scharfer Form die Invasion der CSSR. Mehr als 24 Stunden nach der Besetzung der Tschechoslowakei durch Ostblocktruppen ist es den Invasoren nicht gelungen, die liberalen Kräfte der CSSR zur Kapitulation zu zwingen und ein den Besatzungsmächten genehmes Regime einzusetzen. Staatspräsident Svoboda, der im Razin praktisch unter Hausarrest steht, bekräftigte in einer Rundfunkansprache, dass die Besetzung des Landes illegal und ohne Wissen der verfassungsmäßigen Gremien der CSSR erfolgt ist. Svoboda teilte mit, dass er sich den ganzen Tag über bemüht habe, in Verhandlungen eine Lösung zu finden. Er sagte, er hoffe, dass der heutige Tag Erfolg bringen werde. Unbekannt ist der Aufenthaltsort von KP-Chef Dubček, Ministerpräsident Černík, Parlamentspräsident Smolkowski und KP-Sekretär Čižák, die gestern von sowjetischen Soldaten an einen unbekannten Ort verschleppt worden waren. Über Prag und über ganz Böhmen wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. In Korrespondentenberichten wird von etwa 200.000 ausländischen Soldaten auf dem Gebiet der CSSR gesprochen. Kurz vor Mitternacht war mit der Nachrichtenagentur CTK einer der wichtigsten Stimmen verstummt, die die tschechoslowakische Bevölkerung und die Weltöffentlichkeit den ganzen Tag über die Invasion unterrichtet hatte. Die Agentur, die im Verlaufe des Tages offensichtlich ohne Zensur hatte arbeiten können, meldete gegen 23.40 Uhr, dass sie von ausländischen Truppen besetzt worden ist. In einer letzten Eilmeldung hieß es, die Agentur müsse in diesem Moment ihre unbehinderte Arbeit einstellen. Ein weiterer Satz wurde unterbrochen. Die rechtmäßige Regierung der Tschechoslowakei hat dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in einer gegen den Widerstand der Sowjetunion einberufenen Sondersitzung ihren Protest gegen die 24 Stunden zuvor erfolgte Besetzung der CSSR unterbreitet. Gegen die Stimmen der Sowjetunion und Ungarns beschloss der Rat, nach etwa zweistündiger Wortgefechten die Intervention auf die Tagesordnung zu setzen. In der Debatte verurteilten die Vertreter der Vereinigten Staaten, Kanadas, Großbritanniens und Dänemarks in scharfen Worten einmütig das Vorgehen Moskaus und seiner Verbündeten gegen die CSSR und forderten den Abzug der Besatzungstruppen. Die Debatte wurde kurz nach 4 Uhr bis heute Nachmittag 15.30 Uhr vertagt. Der sowjetische UN-Botschafter Malik hatte versucht, die Debatte mit der Begründung zu verhindern, dass die Sitzung überflüssig sei, weil die Truppen der fünf Warschauer Paktmächte auf ein Hilfsersuchen der tschechoslowakischen Regierung in die CSSR eingerückt seien. Diese Behauptung wurde von dem amerikanischen UN-Delegierten Ball und vom britischen Chefdelegierten Carradine scharf zurückgewiesen. Ball bezeichnete die sowjetische Haltung als einen offenkundigen Betrug und drängte den Sicherheitsrat, die Invasion als eine unverschämte Verletzung der UN-Charta zu verurteilen. Der amtierende tschechoslowakische Delegationsleiter Musik stellte mit Nachdruck vor dem Weltforum fest, dass der Einmarsch der Ostblocktruppen ohne Wissen und ohne Willen der zuständigen Prager Regierungsorgane erfolgt ist. Zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinten Nationen warf damit ein Mitgliedstaat des sozialistischen Lagers der Sowjetunion illegale Einmischung vor. Korrespondenten berichten, die Argumentation des sowjetischen Delegierten Malik habe nicht dem Niveau entsprochen, mit dem er sich gewöhnlich im Sicherheitsrat zu internationalen Fragen äußert. In einer ebenso weitschweifigen wie wenig überzeugenden Rede, die alle sowjetischen Propagandaklischees enthielt, habe er Angriffe nach allen Seiten gerichtet. Ihre Solidarität mit der tschechoslowakischen Bevölkerung bekundeten Regierungen und spontan auch empörte Bürger in allen Teilen der Welt. Papst Paul VI. Hat die militärische Intervention der fünf Ostblockstaaten als einen brutalen Angriff auf den Frieden verurteilt. Rumänien und Jugoslawien wandten sich in offiziellen Erklärungen gegen die Okkupation der CSSR. Die Kommunistische Partei Jugoslawiens unterstützte die Forderung nach dem sofortigen Abzug der Besatzungstruppen. Vier Mitglieder der tschechoslowakischen Regierung, darunter Außenminister Hayek, der sich gegenwärtig in Jugoslawien aufhalten, haben in einer Erklärung die Invasion von Streitkräften des Warschauer Paktes als eine brutale Aggression und als Verletzung des internationalen Rechts bezeichnet. Rund 10.000 Menschen verurteilten bei der größten Kundgebung Norwegens nach dem Kriege in Oslo das Vorgehen der UdSSR. Eine etwa gleich große Menschenmenge versammelte sich in Stockholm. Die sowjetische Botschaft in London wurde von rund 2.000 Menschen umlagert und mit Steinen beworfen. In Paris verhaftete die Polizei vor der Sowjetbotschaft etwa 60 Personen, die versuchten, gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Vor der Sowjetbotschaft in Wien wurde ein Mann festgenommen, der einen Molotow-Cocktail gegen das Gebäude geschleudert hatte. Die sowjetische Botschaft in Nikosia wurde durch einen Bombenanschlag beschädigt, ebenso die Büros der Kommunistischen Partei in der zyprischen Hauptstadt und in Famagusta. Demonstranten warfen die Fenster der Sowjetbotschaft in Reykjavik ein.